Kennen Sie den? Nee. Keine Sorge, Sie sind nicht alleine. Mehr als 15 Jahre lang haben Leute aus der ganzen Welt nach der Band und dem Titel von diesem Song gesucht. Er hat sich zum Most Mysterious Song on the Internet, also dem mysteriösesten Song im Netz, entwickelt. Und jetzt ist das wohl größte Musikrätsel der Internetgeschichte gelöst. Und wir sind darin auch noch verwickelt. Ja, der Song lief nämlich auf NDR 1, irgendwann vor über 40 Jahren. Allerdings wurde er damals nicht anmoderiert und ein Teenager aus Niedersachsen hat ihn aufgezeichnet und mehr als 20 Jahre später ins Netz gestellt. Ja, und da ist das Ganze in Foren und auf Social Media auch explodiert. Es gibt eine Community, da sind mittlerweile 60.000 Menschen drin, die auf Spurensuche sind und die haben jahrelang gesucht, wer singt das denn jetzt? Was ist das für ein Titel? Haben alte Platten durchgehört, Archive durchforstet und jetzt hat einer der Internet-User ein Mitglied der ehemaligen Band gefunden und sie kommen aus Kiel. Michael Hedrich war Teil der Band und er wusste von nichts. Absolut nicht. Also wir haben weder das Phänomen gekannt, The Most Mysterious Song, und dann natürlich auch nicht den Bezug zu unserem Lied. Ja, weil erstens war ja der Titel nicht bekannt im Internet und wir haben dieses Phänomen schlicht gar nicht gekannt. Ja, einer, der das Phänomen aber kannte, ist unser Kollege Christian Oechsle. Moin Christian. Moin. Ja, moin. Wie hast du denn die Suche verfolgt? Ja, ich habe vor ein paar Monaten in einem Podcast davon erfahren und mir dann direkt alles dazu reingezogen, bis irgendwann die Sonne aufgegangen ist. Und einfach unfassbar, was die Leute alles unternommen haben, um die Band zu finden. Auch bei uns im NDR wurde ja immer wieder gesucht. Eine Theorie ist sogar, dass Volker Thormehlen, unser jetziger Direktor, den Song damals als Moderator noch gespielt haben könnte. Und auch unser Musikchef wurde immer wieder auf die Suche geschickt, hat aber alles nichts geholfen. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Wie haben wir den Song und die Band denn am Ende gefunden? Also die Community war sich irgendwann sicher, die Band muss aus Norddeutschland kommen und vermutlich ist sie beim Hörfest aufgetreten. Das war in den 80ern so ein Festival vom NDR für junge Künstler. Ja, und jetzt hat dieser eine User im Zeitungsarchiv einen alten Artikel gefunden über die Kieler Band FIX, in der ein gewisser Michael Hedrich spielt. Und den Namen kannte der User aus alten Hörfestprogrammen. Also hat er ihn ausfindig gemacht und gefragt, ob er noch Songs von FIX da hat. Und siehe da, auf einer Kassette war dann tatsächlich The Most Mysterious Song, sein eigentlicher Titel Subways of Your Mind. Ist aber auch ganz cool, ne? Ist eine New Wave, ne? Ja, ich finde eine Mischung aus Toto und Depeche Mode. Und Harry. Ja. Und wer weiß, vielleicht kommt ja jetzt noch der große Durchbruch für unsere Kieler Band FEX. Ja, ihr Comeback, das sich das Internet seit Jahren wünscht, feiern sie heute ganz exklusiv bei uns.